Er schlug sich Feuer über seine Pfeife, spuckte vor sich hin und sah den Eidam an. »Ich weiß nicht. Ich glaube, es geht nicht anders. Wir müssen daran denken, was dein Großvater immer sagte. Helf dir selber, dann helft dir auch unser Herrgott. Denn warum? Die Obrigkeit, die wird alle Hände voll zu tun haben, dass sie im Allgemeinen für Ordnung sorgt, soweit das angeht. Der einzelne Mann muss sich selber wahren. Ich weiß mal nicht, wie wir es anstellen sollen. Denn was sollen wir zum Beispiel machen, wenn solche Galgenvögel, wie sie vor dem Tore liegen, 100 Stück und mehr nach Ödringen verschlagen werden? Komm, meinte er dann, wollen weg. Wir haben hier ja nichts mehr zu holen. Er rief den Wirt und bezahlte. Nanu, schrie er auf einmal. Harm, Junge, was ist denn das? Und schnell lief er zur Türe. Als Harm ihm in den Hof nachging, sah er, dass einer der drei Reiter, die ihnen am Morgen begegnet waren, das Sattelpferd aus dem Stalle zog. »Ho, ho«, rief er und machte das Messer locker. »Was soll denn das heißen?« Der fremde Mann sah ihn an und lachte. »Na, ich kann doch wohl das Pferd mal ansehen. Ich habe dem Knecht das ja gesagt und ihn gefragt, wem es gehörte. Ich bin nämlich Pferdehändler.« Und dein Pferd hat mir gleich in die Augen gestochen, denn es passt ganz zu einem, auf das ich handele, und das würde ein feines, herrliches Gespann geben. Was soll es gelten? Der Wolfsbauer schüttelte den Kopf. »Es ist mir nicht feil«, sagte er und führte es vor den Wagen. »Na denn nicht. Was nicht ist, kann noch werden. Vielleicht besinnst du dich.« Damit ging der Händler ab. Die Ödringer sahen ihm mit schiefen Augen nach, und der Wirt schnippte mit den Fingern. »Tja, der«, knurrte er, »der und Pferdehändler. Wer so billig einkauft, kann es zu was bringen in der Welt. Er kehrt öfter bei mir ein und verzehren tut er gut. Aber ich sehe ihn lieber gehen als kommen. Zum Ersten, weil mir seine Augen nicht gefallen können, und dann, weil ich ihn mit den Völkern von der Marsch zusammen gesehen habe, denen jeder Kerl, der was auf sich hält, aus dem Wege geht.« »Hanebut heißt er, Jasper Hanebut, und aus Botfeld bei Hannover soll er sein. Und die er meist bei sich hat, Hänschen von Roden und Kaspar Reusche, denen Brüdern traue ich auch nicht über den Weg.« Gerade als sie losfahren wollen, gab es von der Stechbahn her ein großes Geschrei. Ein Bauer kam zwischen zwei Stadtknechten daher, und hinter ihm ging seine Tochter, ein blasses Mädchen von 17 Jahren, das in ihre Schürze weinte. Der Bauer schimpfte gewaltig. »Verfluchte Zucht«, schrie er, »totschlagen sollte man die Hunde. Ich bin wahrhaftig keiner, der nicht einen Spaß verträgt. Aber was zu viel ist, das ist zu viel. Ist denn meine Tochter dazu da, dass jeder Lausepelz seinen Hahnjückel damit treiben kann? Na, so bald tut der Lümmel das nicht wieder. Sein eines Auge passt ihm in 4 Wochen nicht wieder in den Kopf. Und es tut mir bloß leid, dass es nicht ganz herausgekommen ist. Und ich will doch sehen, ob noch Recht und Gerechtigkeit im Lande ist und ob wir in einem christlichen Staate leben oder unter Türken und Heiden.« Ein Handwerkmeister, den der Wirt kannte, erzählte, was los war. Der Bauern, der aus der Bäue war und mit seiner Tochter, die es auf der Brust hatte, zum Doktor wollte, war zwischen das Halberstädter Kriegsvolk geraten, und die hatten das Mädchen hergekriegt und abgedrückt, als wenn es ein Tatarn-Frauenzimmer war. Ihr Vater hatte dann dem einen Kerl eins mit der Faust ins Gesicht gegeben, dass das Auge gleich vor dem Kopfe stand. Na, und der Ordnung halber musste die Sache untersucht werden. Aber, setzte der Mann hinzu, sie werden ihn wohl gleich laufen lassen. Vom Schlosse aus ist den Braunschweigern angesagt worden, wenn sie nicht in einer Stunde unterwegs sind, dann würden die Leute des Herzogs sie auf den Trab bringen. Er sah die Bauern an. »Ich würde an eurer Stelle noch etwas warten, ehe ich losfahre. Sie ziehen gerade ab und gute Laune haben sie just nicht.« Das schien den Ödringern ein guter Rat zu sein, und so gingen sie mit dem Manne wieder in die Gaststube. Gerade als die Kastenuhr ausholte, um die 2. Stunde anzumelden, riss Uhl die Augen auf, machte ein Gesicht, als ob er etwas Schreckliches sah, und sprang auf. »Komm«, rief er, »jetzt ist es aber Zeit. Wir brauchen ja nicht die Heerstraße zu fahren, wir können den Dietweg durch die Heide nehmen. Ich habe eine Unruhe auf dem Leibe, ich weiß nicht, was das mit mir ist. Vielleicht, dass ich mich habe allzu viel ärgern müssen.« Sie fuhren also los. Vor dem Tore war es still, bloß dass da noch allerlei Zigeunervolk lag. Als sie in die Heide einbiegen wollten, rief es hinter ihnen. Drei Bauern aus Engelsen kamen angeritten. »Tag«, rief der Älteste, »nehmt uns mit. Wie es heutzutage hergeht, reist man zu fünft besser als zu dreien und zweien. Vorhin sind hier drei Männer vorbeigeritten, die sahen aus, als wenn sie der Deibel aus dem Holster verloren hat. Es ist Zeit, dass Herzog Georg mal mit den engen Kamm über das Land geht. Es hat sich allerlei Ungeziefer angesammelt.« Er drehte sich um und winkte einem jungen Bauern zu, der die Heerstraße entlang ritt. »Hinak, komm lieber hier, denn so hast du keine Langeweile unterwegs.« So waren sie selbst Sechse, und da jeder eine Pistole und das große Messer bei sich hatte, brauchten sie sich nicht zu sorgen. »Wulfsbauer«, sagte der Engelser, »wir können jetzt die Ohren steif halten, wir gemeinen Bauern. Bei uns haben wir das schon abgemacht. Tatern und anderes fremdes Volk, das sich bei uns sehen lässt, das wird ohne weiteres mit der Peitsche begrüßt, denn die Bande zeigt den Räubern, denn was anderes sind doch diese Kriegsknechte nicht, bloß den Weg, wo es was zu holen gibt. In Elershausen haben sie vorige Woche zwei von diesen Kerlen, die ein Pferd von der Weide geholt hatten, in aller Heimlichkeit aufgehängt und beigerodet. Und das ist ganz recht so. Denn erstens sind es keine richtigen Menschen und außerdem, warum bleiben sie nicht, wo sie hingehören?« Die anderen Bauern nickten, bloß Uhlenvater nicht. Denn der saß da, sah mit großen Augen über die Heide, machte einen Mund wie ein Untier, murmelte ab und zu etwas vor sich hin. Und als Harm ebenfalls über die Heide sah, denn er dachte, da wäre etwas, da war ihm, als sprenge ein Mann hinter die Krüppelfuhren. Er sagte es Drewes, und der Engelser achtete auf den Weg und rief mit einem Male, »Kann schon stimmen, hier sind 1, 2, 3 Reiter hergekommen. Es soll mich wundern, wenn das nicht die verdächtigen Kerle von vorhin sind. Na, lass sie mal kommen, wir sind unserer Sechser und dreschen eine gute Nummer.« Sie taten nun, als ob die Heide ein Garten Gottes war, und prahlten und lachten, hatten aber die Hände an den Pistolen und hielten scharf Umschau. Sie sahen aber nichts Verdächtiges, bloß, dass mit einem Male aus dem Fuhren drei Hirsche herauspolterten, als wenn die Wölfe dahinter waren. Und als sie an der Stelle vorbeikamen, hörten sie im Busche einen Hengst wiehern, denn die Ödringer hatten eine Stute als Handpferd, und die schien rossig werden zu wollen. Sie sahen sich an, prahlten dann aber bloß noch lauter los und lachten wie unklug, bis auf den Papenbuhr, denn der saß ganz still, bis an seinen Lippen herum und sah dahin, wo Ödringen liegen musste. Als sie eine Viertelstunde weiter waren, hörten sie den Hengst wieder wiehern, und mit eins winkte Drewes die anderen zurück, jagte in die Heide hinein, und es war ihnen, als wenn da etwas lief. Ob das nun aber ein Mensch oder ein Tier war, das konnten sie nicht sehen. Mit einem Male hörten sie etwas wie einen Schrei, und dann kam Drewes wieder angeritten und sagte, »Ich dachte, es wäre ein Wolf.« Harm, neben dem er ritt, sah ihn sich genau an, und da fand er, dass an dem dicken Krückstock, den der Engelser am Sattel hängen hatte, denn er hatte rechts ein kurzes Bein, frisches Blut war. Drewes fing den Blick auf. »Ein Zigeuner, der schon seit einer Stunde neben uns hergestunken ist. Er hat wohl den Spion für die drei Buschklepper machen wollen, aber ich habe ihm ordentlich eins ausgewischt. Einer weniger. Anders geht es nun mal nicht.«